الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، wir haben heute den 86. Fajr Unterricht von das Buch Jami' al-Ulum wal-Hikam, die Sammlung der Wissenschaften und Weisheiten von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, und wir sind beim 20. Hadith, weil wir ja mit dem 19. Hadith damals angefangen hatten. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Also von Abu Mas'ud al-Badri رضي الله عنه, er sagte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, von dem, was die Menschen erreichte von den Worten des ersten Prophetentums ist, wenn du dich nicht schämst, dann mach, was du willst. Wenn du dich nicht schämst, dann mache, was du willst. Überliefert bei Al-Bukhari. Ibn Rajab sagt, dieser Hadith überlieferte Al-Bukhari von der Überlieferung von Mansur ibn al-Mu'tamir, von Rabi'i ibn Kharrash, von Abi Mas'ud, von Nabi sallallahu alaihi wasallam. Das ist die Überlieferungskette. Und dann sagt er weiter, und ich denke oder ich glaube, dass Muslim es nicht überliefert hat, weil es von Leuten überliefert wurde. So sagten sie, von Rabi'i, von Hudayfa, von Nabi sallallahu alaihi wasallam. So gibt es Meinungsverschiedenheit über seine Überlieferungskette. Jedoch die meisten Hafiz, yani von Hadith, Hafiz, Jama'a von Hafiz, die Mehrzahl von Hafiz, urteilten, dass die Aussage von denjenigen, der gesagt hat, von Abu Mas'ud, von ihnen ist Al-Bukhari und Abu Zar'a al-Razi und Daraqutni und andere. Und dies weist auf die Richtigkeit, auf die Authentischsein dieser Überlieferungskette. Yani dieser Überlieferungskette von Abu Mas'ud, die wir jetzt gerade erwähnen bei Al-Bukhari, ist authentischer, weil dies urteilte die großen Gelehrten von Hadith, wie Al-Bukhari und Abu Zar al-Razi und Daraqutni und andere. Und es weist auch darauf, dass es authentisch ist, dass es von einer anderen Überlieferungskette auch von Abu Mas'ud überliefert wurde, von der Überlieferung von Masruq von ihm. Ja, also es gibt auch eine zweite Überlieferungskette von Abu Mas'ud, und somit ist diese Überlieferungskette richtiger. Und dieser Hadith überlieferte At-Tabarani von den Hadith von Abi Tufail von Nabi sallallahu alaihi wasallam auch. Yani dieser Hadith hat mehrere Überlieferungsketten. So ist seine Aussage sallallahu alaihi wasallam, von dem, was die Menschen erreichte von den Worten des ersten Prophetentums ist, diese Aussage weist darauf, dass es bereits von den alten, von den früheren Propheten überliefert wurde oder yani bekannt war, und dass die Menschen dies einer den anderen das überreichte. Yani es ist bekannt schon seit den ersten Propheten diese Worte. Diese Worte sind bekannt seit den ersten und früheren Propheten, und die Menschen haben das vererbt, eine Generation und ein Jahrhundert nach dem anderen, diese Worte. Und dies weist darauf, dass die ersten Propheten oder ersten Prophetentum mit diesen Worten gekommen sind. Dass die früheren Propheten mit diesen Worten gekommen sind und dass es bekannt unter den Menschen wurde, diese Worte, bis es zu den ersten dieser Umma erreicht. Yani diese Worte haben die alten und früheren Propheten schon überliefert, bis es unsere Umma erreichte, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und in anderen Überlieferungsketten ist, nichts erreichte den Menschen von den Worten der ersten Propheten, oder des ersten Prophetentums, außer dies. Ja, das ist das Einzige, was geblieben ist von den Worten, die überliefert wurden, authentisch. Ja. Okay? Ja, ne? Nichts von den Worten des ersten Prophetentums wurde überliefert oder haben die Menschen erreicht, außer dies. Dies überlieferte Hamid ibn Zanjawi und andere. Und seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam, wenn du dich nicht schämst, dann mach, was du willst. Über die Bedeutung dieser Worte gibt es zwei Aussagen. Die erste Aussage ist, das heißt, das ist nichts, damit gemeint ist, dass er machen soll, was er will, sondern es soll ja eine als Tadel gemeint werden. Okay? Yani, es heißt nicht so, Khalas, wenn du dich nicht schämst, dann mach sowieso, was du willst, yani, Khalas. Nein, yani, so, kennt ihr das, wenn einer mit seiner Frau streitet, ja, und dann sagt er, dann mach, was du willst. Es heißt aber nicht, dass sie machen soll, was sie will. Das ist eine Art von Tadel und eine Art von Schimpfen oder eine Art, ja, das heißt, mach, was du willst. Yani, eine Art von Böse sein oder eine Art von Tadeln und verbieten und yani, verunglimpfen. Okay? Und die Leute, die diese Deutung sagen, yani die Leute, die das so deuten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn du dich nicht schämst, dann mach, was du willst, als Tadel, haben zwei Arten. Die eine, dass es ein Befehl ist, mit der Bedeutung der Drohung. Ja, dann mach, was du willst, so als Drohung. Ja. Und die Bedeutung ist, wenn es kein Scham gibt, dann mach, was du willst, denn Allah wird dich sowieso bestrafen. Okay? So wie die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Macht, was ihr wollt, denn er, yani Allah, sieht, was ihr tut. Das heißt nicht, macht, was ihr wollt, yani khalas, sondern passt gut auf, was ihr macht, denn Allah sieht, was ihr tut. Als Drohung. Ja? Surat Fussilat, Vers 40. Und seine Aussage, subhanahu wa ta'ala, von Allah im Koran, فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ. So dient, wenn ihr wollt, außer Allah. Das heißt nicht, dass es erlaubt jetzt ist, dass man Kafir wird und dass man jemanden anderen anbetet, ja? Sondern als Drohung ist das gemeint. Dient, wenn ihr wollt. Dient und betet, wenn ihr wollt, an. Ihr werdet schon sehen. So auf die Art, ja? Surat Zumar, Vers Nummer 15. Und die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer Alkohol verkauft, dann soll er auch gleich damit Schweinefleisch auch verkaufen. Ja? Das heißt, yani er soll gleich damit auch Schweinefleisch abschneiden, entweder zum Verkaufen oder zum Essen. Das heißt nicht, er soll Schweinefleisch verkaufen. Yani er hat schon so eine Katastrophe gemacht. Ja? Yani khalas, wehe ihm noch. Verstanden? Yani es ist gleich, als würde er auch Schweinefleisch verkaufen oder es. Okay? Und die Beispiele dafür sind sehr viele. Und das ist die Deutung von einer Gruppe von den Gelehrten wie Abul Abbas ibn Tha'lab. Die zweite Deutung ist, dass es ein Befehl ist. Und die Bedeutung davon ist die Erzählung, Al-Khabar. Und die Bedeutung ist, derjenige, der sich nicht schämt, der macht, was er will. Das ist die Bedeutung. Dass derjenige, der sich nicht schämt, der hat keine Hemmungsgrenzen mehr, keine Hemmungen mehr. Der macht, was er will, der hat keine rote Linie mehr. Verstanden? So, denn der Hindernis von das Tun der schlechten Sachen ist was? Ist die Scham. Ja? Was hält dich davon ab, dass du zum Beispiel nackt auf der Straße herumlaufst? Die Scham. Was hindert dich davon ab, dass du alles Schlechte tust? Hä? Alles Unsittliche tust? Hä? Was Aib, was wir sagen bei uns Aib. Hä? Was hindert das? Die Scham. So, wer aber dann kein Scham hat, der macht alles Schlechte und alles Unsittliche. Das ist die zweite Bedeutung. Und er macht alles, was die anderen nicht machen, die Scham haben. Okay? Nach der Aussage, die gleiche Bedeutung wie der Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer über mich lügt, der soll seinen Platz im Feuer einnehmen. Ja? So hat der Prophet hier im Befehlsform gesprochen, aber es ist, die Bedeutung ist was? Erzählung. Dass er sagt, yani, wer über mich lügt, der wird seinen Platz im Feuer annehmen. Verstanden? Okay? Und das ist die Wahl von Abi Ubaid al-Qasim ibn Salam rahimahullah und Ibn Qutaybah und Muhammad ibn Nasr al-Marwazi und andere. Und Abu Dawud überlieferte von Imam Ahmad, was auf dieser Deutung hindeutet. Yani, wir haben jetzt zwei Bedeutungen von den Hadith. Die erste Bedeutung ist was? Ist, dass es als Drohung gemeint ist. Yani, wer kein Scham hat, ja, dann mach, was du willst, dann wird dich Allah schon bestrafen. Ja, dafür, dass du kein Scham hast. Und die zweite Bedeutung ist, dass es Erzählung ist, yani, der macht, was er will. Wer kein Scham hat, der macht sowieso, was er will, weil er keine Hemmungen hat und keine rote Linie hat. Und es wurde von Abdullah ibn Amr überliefert, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wenn Allah einen Diener hasst, dann nimmt er von ihm die Scham weg. Dann schämt er sich ja nicht mehr. Wenn er dann von ihm die Scham wegnimmt, dann findest du ihn nur gehasst. Und er hasst die Menschen. Okay? Und er nimmt von ihm die Amanat weg. Die Amana. Ja, er ist nicht mehr vertrauenswürdig. Man kann ihm nichts bei ihm lassen. Wenn dann die Amana von ihm weggenommen wird, wird Ar-Rahma, die Barmherzigkeit, von ihm weggenommen. Wenn von ihm die Barmherzigkeit weggenommen, dann wird von ihm der Islam weggenommen. Wenn von ihm der Islam dann weggenommen, dann findest du ihn nur als Shaitan. Als Shaitan verstehen wir? Als Satan. Schaut, was alles von was? Von Scham kommt. Was alles von Scham kommt. Ja? Deswegen, wer keinen Scham hat, der geht weiter. Warum? Weil er hat keine Grenze mehr. Und das müssen wir verstehen. Wo ist die Grenze für uns, ja, dass wir sagen, das ist gut und das ist richtig? Ist das meine Neigung? Ist das meine Laune? Ist das, weil die anderen das tun? Ist das, weil es in ist, weil es cool ist, weil es Mode ist? Ist das die Grenze? Wer das macht, der dient dann das. Ha? Der ist dann, das ist sein Gott dann. Ja? Weil die Grenze bei uns, wer entscheidet, was gut und was schlecht ist, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Da hat der Verstand des Menschen gar nichts hier verloren. Weil du bist nur ein Geschöpf, das Allah Azza wa Jal erschaffen hat. Ja? Folgst du der Mode, dienst du der Mode. Folgst du dem Fernseher, dienst du dem Fernseher. Folgst du einem Präsidenten, dienst du dem Präsidenten. Folgst du, was weiß ich, Hosni Mubarak, bist du mit Hosni Mubarak. Folgst du Atatürk, bist du mit Atatürk. Folgst du Al-Kalb, Al-Assad, ja? Dann bist du auch mit ihm. Jeder, der ihr etwas folgt, dient das. Und wer Allah subhanahu wa ta'ala folgt, der folgt Allah subhanahu wa ta'ala und gehorcht Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt Allah azza wa jalla im Koran, ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم. Es gehört sich nicht für einen gläubigen Mann oder eine gläubige Frau, wenn Allah und sein Propheten etwas entschieden haben, dass sie noch eine andere Wahl treffen. Es geht nicht. Allah hat entschieden, auswärtig. Sami'na wa ata'na. Wir hören und gehorchen. Ja? Deswegen schau dir die Menschen an. Ja? Jeder folgt etwas. Aber wer folgt Allah subhanahu wa ta'ala? Wo ist die Scham vor Allah subhanahu wa ta'ala? Und hier diese Scham, ja, wir werden noch darüber reden, geht in vielen Bereichen. Du schämst dich, dass du gegenüber Allah was Schlechtes machst, während er dich sieht. Du schämst dich, die Muslime im Stich zu lassen und ein schönes Leben zu haben. Du schämst dich, was Schlechtes gegenüber deiner Frau zu machen. Warum? Allah sieht dich. Egal, ob deine Frau das jetzt sieht oder nicht. Du schämst dich, einem Tier was zu tun. Warum? Weil du weißt, wenn du nicht mit diesem Tier barmherzig bist, ist Allah nicht barmherzig mit dir. Du schämst dich, Geld zu verschwenden, während Muslime sterben. Vor Durst und Hunger. Das ist die Scham. Ja? Und es wurde und von Salman al-Farisi, radiallahu anhu, der Gefährte des Propheten, überliefert, dass er sagte, wenn Allah einen Menschen oder einen Diener zerstören will, ins Verderben stürzen will, nimmt er von ihm die Scham weg. Wenn er von ihm die Scham wegnimmt, dann findest du ihn nur gehasst. Wenn er gehasst ist, dann wird von ihm die Amana weggenommen. Dann findest du ihn nur als Verräter, unvertrauenswürdig. Wenn er ein Verräter und unvertrauenswürdig ist, dann wird von ihm die Rahma, die Barmherzigkeit weggenommen. Dann findest du ihn nur hart. Ja, hat keine Rahma. Wenn er hart ist, dann wird von ihm der Iman von seinen Nacken genommen. Wenn der Iman von seinen Nacken genommen wird, findest du ihm nur einen verfluchten Shaitan. Okay? Und von Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass er sagte, die Scham und der Iman sind auf einer Seite, in einer Sache. Wenn die Scham weggenommen wird, dann folgt das andere, ja, in der Iman. Verstanden? Dies alles überlieferte Hamid ibn Zindawi in Kitab al-Adab. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte die Scham vom Iman. Ja, er sagte, die Scham ist vom Iman. Wie in Sahihain, yani in Bukhari und Muslim, von Ibn Umar radiallahu anhuma, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, oder dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an einem Mann vorbeigegangen ist, während er seinen Bruder tadelte über die Scham. Und sagte ihm, du schämst dich. Er sagt zu ihm, du, was ist mit dir, du schämst dich. Er schadet, er tadelt und schimpft mit ihm, weil er sich schämt. Als würde er ihm sagen, die Scham hat dich geschadet. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lass ihn, denn die Scham ist von Iman. Und in Sahihain ist, in Bukhari und Muslim, ist von Abu Huraira, dass er sagte, Al-Haya'u shu'batun min al-Iman. Al-Haya', die Scham, ist eine, was? Eine Sektion von Iman. Wir wissen ja, der Iman hat wie viel? Die Scham hat etwas und 70 Sektionen. Die höchste davon ist was? La ilaha illallah. Und die niedrigste Stufe im Iman ist was? Dass man das Schädliche vom Weg der Muslime beseitigt. Okay? Und Scham ist eine Sektion von Iman. Ist ein Teil von Iman. Ja? Dass man sich schämt. Und in As-Sahihain, yani in Bukhari Muslim von Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, die Scham bringt nur Gutes. Ja? Oder in einer anderen Überlieferung bei Muslim sagte er, die Scham ist alles gut, was von ihr kommt. Oder ist alles gut. Allesamt gut. Okay? Alles, was von Scham kommt, ist gut. Nicht, dass man sagt, heutzutage hörst du, der schämt sich zu viel. Nein. Scham ist immer gut. Okay? Und der Imam Ahmad und Nasa'i überlieferten von Hadith Al-Ashaj al-Asri, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu mir, du hast zwei Eigenschaften, die Allah liebt. Ich sagte, was sind sie? Er sagte, die Sanftmütigkeit und die Scham. Ich sagte, früher oder später? Yani, war das vor dem Islam oder jetzt? Er sagte, vor dem Islam. Ich sagte, Alhamdulillah, der mir zwei Eigenschaften gegeben hat, die Allah liebt. Okay? Und er sagte, Ismail ibn Abi Khalid ging zu Uyayna ibn Hasan. Nein, Ismail ibn Khalid sagte, Uyayna ibn Hasan ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam rein, während bei ihm ein Mann ist. So bat er um etwas zum Trinken. So brachte man ihm Wasser und er trank. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn bedeckt. Er sagte, was ist das? Er sagt, das ist die Scham, etwas, was euch gegeben wurde und ihr habt sie gelassen. Okay? Dieser Mann hat sich sogar geschämt, dass man ihn sieht, während er nur trinkt. Subhanallah. Und wisst ihr, dass die Scham zwei Arten ist? Die eine ist, was wirklich in den Menschen drinnen ist, eine Eigenschaft, die man nicht sich selbst erlangt hat, nicht selber gelernt hat, sondern es ist in der Natur des Menschen. Und das ist von den schönsten Benehmen, die Allah und die Gaben, die Allah einem Diener geben kann. Und deswegen sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, die Scham bringt nur Gutes. Denn es hält dich zurück von den schmutzigen Sachen zu tun und minderwertige Benehmen zu haben. Und es motiviert dazu, dass man schönes Benehmen hat. So ist es von den Eigenschaften des Imans nach dieser Bedeutung. Und es wurde von Umar radiallahu anhu überliefert, dass er sagte, wer sich schämt, der versteckt sich. Und wer sich versteckt, der ist gottesfürchtig. Und wer gottesfürchtig ist, ist geschützt. Okay? Und Al-Jarrah ibn Abdullah al-Hakmi, oder Al-Hakmi sagte, und er war ein Ritter von den Leuten von Scham. Er sagte, ich habe die Sünden gelassen, aus Scham 40 Jahre. 40 Jahre hatte keine Sünde gemacht. Okay? Und dann habe ich Wara gehabt, dass ich mich zurückgehalten habe. Und ein anderer sagte von den Salaf, ich habe die Sünden als Schmutz gesehen. So habe ich sie als Scham gelassen. Dann wurde sie zum Glauben, zum Dien. Okay? Aber er hat sie grundsätzlich aus Scham gelassen. So ist das die erste Art, dass die Natur des Menschen diese Scham hat. Die zweite Art, was man sich selbst erlernt von Allah, durch Allahs Kennen, dadurch, dass man praktiziert und Allah kennt, dann erkennt man das. Und dass man erkennt die Großartigkeit von Allah azzawajal und seine Nähe zu seinen Dienern und dass er sie sieht. Ja? Und dass er sieht, was die Menschen, was du im Versteckten machst und was deine Brust verheimlicht, was dein Herz verheimlicht. Ja? Dass man dann diese Scham sich aneignet. Ja? Das ist dann keine natürliche Scham mehr, sondern das ist eine erlernte, angeeignete Scham. Und das ist von den höchsten Stufen oder Eigenschaften des Imams. Ja, sogar von den höchsten Stufen von Ihsan. Und wir sagten, Ihsan ist, dass du Allah so dienst, als würdest du ihn sehen. Denn wenn du ihn nicht siehst, er sieht dich. Allah sieht dich. Und wir haben bereits gehabt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einem Mann gesagt hat, schäme dich vor Allah, wie du dich vor einem Mann schämst über deine Familie. Verstehst du? Und von den Hadith von Ibn Mas'ud radiallahu anhuma, oder radiallahu anhu, dass er sagte, die Scham vor Allah ist, dass du den Kopf und was es beinhaltet, was es bewahrt, bewahrst. Und den Bauch und was es beinhaltet, bewahrst. Und dass du dich an den Tod und die Abrechnung erinnerst. Und wer Al-Akhira, den Jenseits will, der lässt den Schmuck der Dunya. Wer dies tut, der hat sich vor Allah geschämt. Überliefert bei Ahmad und At-Tirmidhi als Marfu'. Und die Scham vor Allah kam, kommen von, dass man Allahs Gaben sieht und dass man sieht und bemerkt, dass man nachlässig ist, diese Gaben, die Allah dir gegeben hat, zu danken. Ja? Wie kann ich mir aneignen, dass ich mich vor Allah schäme? Indem ich schaue, was mir Allah alles gegeben hat und wie nachlässig ich bin in der Dankbarkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Was dir Allah alles gegeben hat. Allah hat dir Gesundheit gegeben, Allah hat dir Füße gegeben, Augen gegeben, Atem, Luft. Ha? Allah hat uns, mashallah, schönes Leben gegeben, Familie, das. Ha? Und dann sind wir nachlässig in der Dankbarkeit darüber. Allah Azza wa Jal gibt uns, wie Allah Azza wa Jal uns ein schönes Leben gegeben hat, wie Allah Azza wa Jal uns, yani, inshallah, auch Kinder gibt, wie Allah Azza wa Jal uns Gesundheit, Geld, Versorgung, all das hat uns Allah gegeben, ohne dass wir fragen, obwohl wir gegen Allah gesündigt haben. Und wenn man darüber nachdenkt, wie nachlässig ich war in der Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dann lernt man sich vor Allah zu schämen. Dann schämt man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn der Diener die Scham weggenommen wird, die natürliche und die angeeignete, dann gibt es nichts, was ihn daran hindert, etwas Schlimmes oder Schmutziges zu tun und die minderwertigen Benehmen zu machen. So ist er dann, als hätte er kein Iman. Und es wurde in Marasil al-Hasan überliefert von Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, die Scham ist zwei Arten. Ein Teil von Iman und die andere Teil aus Unfähigkeit. Okay? Und es ist vielleicht von den Worten von Al-Hasan, yani, dass man sieht seine Nachlässigkeit, wie ich das gesagt habe. Okay? Und ebenso sagte Bashir ibn Ka'b al-Adawi zu Imran ibn Hussein, wir finden etwas in den Büchern, wovon wir Ruhe haben und Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und etwas, was Schwäche ist. So wurde Imran wütend und sagte, ich erzähle dir von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und du diskutierst noch? Und es ist wahr so, wie Imran radiallahu anhu sagte. Denn die Scham, die gelobt ist in den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist nur die Scham, die dazu bringt, etwas Schönes zu tun und etwas Schlechtes zu lassen. Aber jedoch die Schwäche und die Unfähigkeit, die zu Nachlässigkeit führt, Nachlässigkeit gegenüber etwas von Allahs Rechte oder die Rechte der Menschen, so ist das nicht von den Scham. Wenn jemand jetzt kommt und sagt ihm, warum betest du nicht? Er sagt, ich schäme mich vor Allah. Nein, das geht nicht. Warum? Weil die Scham, die Allah gelobt hat und die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelobt hat, ist was? Die Scham, die dich dazu bringt, was Schönes zu tun. Aber jetzt kommt einer und sagt, wie bei uns leider viele machen, kommen und sagt, du hast Schmutz über meine Familie gemacht, ich schäme dich, ich schäme mich, dich am Leben zu lassen. Nein, das geht nicht. Okay? Das ist keine Scham, sondern das ist Schwäche und Verzweiflung und Unfähigkeit und Erniedrigung. Wallahu a'lam. Und die zweite Aussage über die Bedeutung von seiner Aussage, wenn du dich nicht schämst, dann mach, was du willst, dass er befohlen hat, zu machen, was er will, nach der Bedeutung, was du willst, was du machen willst, wovon man sich nicht schämt, dann mach es. Weil du schämst dich nicht weder vor Allah noch von den Menschen. Okay? Nein, entschuldige. Wenn das, was du machen willst, von dem ist, wovon man sich nicht schämt, yani, wovon man sich nicht schämen braucht, weder vor Allah noch vor den Menschen, weil es was Gutes ist, ja, oder von schönem Benehmen oder Adab, dann mach es dann, wenn du willst. Ja? Das heißt, wenn es etwas ist, was keine Scham benötigt, dann mach es. Und das ist eine Aussage von einer Gruppe von den Imamen. Von ihnen ist Ishaq al-Marwazi, al-Shafi'i und das gleiche erzählt der Imam Ahmad. Und dies auch gibt es in einigen Versionen von Masail ibn Abi Dawud, welche kurz gefasst sind von ihm. Okay. Und Al-Khalal in Kitab al-Adab, und das ist die Aussage mancher Salaf. Und einer der Salaf wurde gefragt über Murua. Er sagte, Murua ist Männlichkeit, yani, oder yani Wahrhaftigkeit. Er sagte, dass du etwas im Geheimen tust und du schämst dich, das Gleiche im Öffentlichen zu machen. Und wir werden die Aussage des Propheten sehen, wo er sagte, die Sünde ist das, was dich in der Brust kratzt, etwas, was dich so in der Brust juckt, und du verabscheust es oder du willst nicht, dass die Menschen das sehen. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sünde beschrieben. Und wir werden darüber noch kommen, die Aussage von diesem Hadith. Und Abdurrazzaq überlieferte in seinem Buch von Muammar, von Abi Ishaq, von einem Mann von Masina oder Masina. Er sagte, es wurde gesagt, ja Rasulallah, o Gesandter Allahs, was ist das Beste, was ein Muslim bekommen hat? Er sagte, das schöne Benehmen. Er sagte, was ist das Schlimmste, was er bekommen kann? Er sagte, wenn du es verabscheust, dass man von dir was sieht vor dem Menschen, dann mach es nicht, wenn du alleine bist. Ja, nee, wenn du nicht etwas nicht vor allen Menschen machst, du verschämst dich, das vor den Menschen zu tun, Sünde, dann mach es auch nicht, wenn du alleine bist. Und in Sahih ibn Hibban von Usama ibn Shuraik, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, was von dir verabscheut wird, was die Menschen ja nicht von dir verabscheuen, dann mach es auch nicht, wenn du alleine bist. Und der Tabarani überlieferte von Hadith von Abi Malik al-Ash'ari, er sagte, ich sagte, ja Rasulallah, was ist die Vollkommenheit der Frömmigkeit? Er sagte, dass du im Geheimen das tust, was du im Öffentlichen tust. Überlieferte auch von Hadith von Abi Amir, er sagte, ich sagte, ja Rasulallah, und so weiter, und er erwähnte den Hadith. Und Abdul Ghani ibn Sa'id al-Hafaz oder al-Hafiz überlieferte in Kitab Adab al-Muhaddith mit seiner Überlieferungskette von Harmal ibn Abdullah. Er sagte, ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, damit ich mich im Wissen vermehre. So stand ich vor ihm und sagte, ja Rasulallah, was befiehlst du, dass ich tue? Er sagte, mach das Gute und vermeide das Verabscheute oder das Verwerfliche. Und schaue das, was deine Ohren hören vom Guten, was die Menschen sagen zu dir, wenn du dann von ihnen aufstehst, dann mach es auch. Ja, was du Gutes hörst, mach es nicht nur vor den Menschen, sondern wenn du auch alleine bist. Und schaue, was du verabscheust, was die Menschen zu dir sagen, was du Schlechtes hast, ja, wenn du von ihnen aufstehst, dann meide es. Er sagte, ich schaute dann sind es zwei Sachen, die nichts gelassen haben. Das Gute zu tun und das Verabscheute oder Verwerfliche zu meiden. Und dies überlieferte Ibn Sa'd in seinem Tabakat mit seiner Bedeutung. Und Abu Ubaid erzählte in der Bedeutung des Hadithes eine andere Bedeutung, welche er von Jarir erzählte. Er sagte, die Bedeutung ist, dass der Mann etwas Gutes machen will. Dann lässt er es aus Scham vor den Menschen, als würde er Augendienerei, Ria, fürchten. Dann sagt er, dann soll dich die Scham dich dazu bringen, dass du das machst. Ja? Wie im Hadith, wenn der Shaitan zu dir kommt, während du betest, und sagt, du machst Ria, du machst Augendienerei, dann mach noch länger. Dann bete noch länger, weil der Shaitan will ja, dass du mit deinem Gebet aufhörst. Okay? Dann sagte Abu Ubaid, und dieser Hadith kommt nicht in seinen Kontext oder nicht in seiner Wortlaut nach dieser Bedeutung, und die Menschen verstehen das auch nicht so. Ich sagte, wenn es so nach dem, was Juray sagte, dann wäre der Wortlaut des Hadithes, wenn du dich schämst vor das, wovon man keine Scham hat, dann mach, was du willst. Aber der Prophet hat das nicht so gesagt. Yani, die Bedeutung ist zwar richtig, aber es ist nicht die Bedeutung des Hadithes. Wallahu ta'ala أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.